In jüngster Zeit wurde im Fluss Zhongzhen in der TVRK der Süßwasserfisch Idus walickii entdeckt, was große Aufmerksamkeit der Wissenschaftler erregt. Das geografische Verbreitungsgebiet von diesem Fisch erstreckte sich vom Fluss Amur in Russland bis zu den Flüssen Amnok und Tuman in Korea. In der Eiszeit lebte Idus walickii nur in den Flüssen und Seen im Norden Koreas. Doch diesmal wurde es im Fluss Zhongzhen aufgefunden, was von großer wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Bedeutung ist. Der zuständige Bereich ergreift die nötigen Maßnahmen dazu, Idus walickii, eine neue Fischart im Fluss Zhongzhen, die von wirtschaftlicher Bedeutung ist, gut zu schützen und aktiv zu vermehren.